Der brasilianische Verlag San Paulo Nova Cultura gab das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, Der Sozialismus ist eine Wissenschaft, als Broschüre heraus. Jüngst gab es in der Universität von San Paulo eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.